Du bist hier bei 1Live4. Wir haben eben, ich sag mal, eine Band aus Australien gehört, die vor Jahren schon den Drum-and-Bass-Style mit Elementen aus Trance, vor allen Dingen aber auch aus Rock und verschiedenen Rock-Spielarten, das reichte von Hard-Heavy-Rock bis hin zu Prog-Rock-Elementen, deutlich bereichert hat. Und jetzt mit einer neuen Single, einer neuen Zwölfer, kommt Pendulum aus Australien. Das Trio haben wir eben mit Granite gehört. Hier im Hintergrund, das ist Newtone mit seiner neuen Zwölfer, die heißt System. Newtone verstärkt um die Sängerin Natalie Williams und remixt das Ganze von einem Typen, dem ich in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Weg gegangen bin, weil mir sein Tech-Funk oft zu nackt und nicht deep genug war. Aber diesen Remix hier finde ich fantastisch. Matrix zusammen mit Futurebound hat die gerade gehörte Nummer von Newtone hier remixed. Nächster Artist hier, Cable, New Infection. Das hier ist ein Track aus der Masterplan EP. Die kommt als Doppelvinyl mit vier, wie ich finde, sehr schönen souligen Rollern. Einer davon hier stammt von Cable, den hören wir auch gerade im Hintergrund. Er heißt New Infection. Und das ist für mich eigentlich ein gutes Stichwort. Neue Infektion, Ansteckung. Wo kämen wir hin in der Musik, wenn wir uns nicht von Zeit zu Zeit mit neuen Dingen infizieren und anstecken würden, die hier ja weniger gefährdend für unser Eins sind, als wenn die sich irgendwie auf dem Krankheitssektor abspielen würden. Es gibt im Drum & Bass eine Reihe von Leuten, die unfassbare Tracks machen, bei denen man denkt, obwohl der Style jetzt auch schon 15, 18 Jahre alt ist, so hat man das noch nicht gehört. Dieser Breakage zum Beispiel, der macht unfassbare Titel. Er heißt James Boyle, hat schon in den 90er Jahren für Reinforced Titel aufgenommen, ist dann zum Bassbin-Label gegangen. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die Bassbin-Tracks, die da erscheinen, wirklich blind kaufen. Seine Tracks wirken sehr entleert, sehr reduziert. Sie haben unheimlich interessante Dub- und Hall-Effekte und entwickeln eine unfassbare Urkraft. Breakage hier, ein weiterer Titel, letzte Woche schon eingespielt aus der Hindsight-EP der Titeltracks. So, hier ist er. We'll be right back. man killer, some guy by day. Reggae. And crucify them by night. Reggae. My son killer, some guy by day. Reggae. And crucify them by night. My son killer, some guy by day. Reggae. And crucify them by night. Reggae. My son killer, some guy by day. Reggae. This version is way from creation. My son killer, some guy by day. And crucify. Some guy by day and crucify them by night. My son killer, some guy by day. This version is way from creation. We'll be right back. Bei 1Live4. Ich hatte heute Nachmittag extra nochmal nachgeschlagen anlässlich des Tracks von Breakage, den ich vor einigen Minuten gespielt habe. Und der damit verbundenen EPs heißt natürlich Hindsight und nicht wie von mir gerade gesagt Hindsight. Ich habe bei diesem Wort immer den merkwürdigen Drang, I statt I zu sagen. Keine Ahnung, woran das liegt. Foresight is better than Hindsight, so sagt der Engländer. Und wir sagen es im Grunde ähnlich. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Danach haben wir einen Mann gehört, der einfach beschlossen hat, ich möchte mal einen Reggae-Tune machen. Wie soll ich den nennen? Na, ich nenne ihn einfach Reggae. Der Typ kommt aus Helsinki. Tesla Rock hat in den letzten Monaten eine ganze Armada von Tracks produziert, die insbesondere in englischen Clubs extrem gut laufen. Sie sind teilweise hart aus der Hüfte geschossen. Sehr rüde, sehr roughe Party-Tracks. Ich hatte einige von ihnen immer mal in der Hand, aber irgendwie waren sie mir ein bisschen zu wild hier für so einen schönen, relaxten Sonntagabend, aber den Reggae-Track, den ich eben gespielt habe, der so auf den letzten Metern so einen zweiten Wind bekommt, wo er auch tempomäßig nochmal anzieht, den finde ich wirklich fantastisch. Und möglicherweise hat Tesla Rock bei der Produktion des Tracks auch den gerade verklungenen Scream im Auge gehabt, dessen Dutch Flowers wir, glaube ich, in 20 Jahren echt noch locker werden hören können. Scream, Dutch Flowers. Scream ist natürlich auch auf der neuen Box of Dub, zweite Folge Compilation des Soul Jazz Labels, vertreten mit einem Track, den ich wunderbar finde und liebend gerne gleich ins Spiel bringen würde. Zunächst aber möchte ich, man schaut ja in diesen Tagen und Wochen Ende November auch schon mal so ein bisschen zurück, möchte ich das tun und ein Album aus dem Juli hier einfach mal aus dem Ärmel ziehen, von den Taken by Trees. Eine Gruppe, in deren Zentrum die Sängerin Victoria Bergsmann steht, die ehemals auch Frontfrau der Band The Concretes gewesen ist. Open Field hat wirklich wunderschöne, sehr zart beseitete Pop-Folk-Pop-Songs und ich möchte einen daraus spielen, nämlich diesen hier, Cedar Trees. Thank you. Thank you. Du bist ja bei 1Live4. Es kommt hier gelegentlich vor, dass jemand kaum, dass man ihn oder sie verabschiedet hat mit einem gespielten Track, Minuten später plötzlich wieder vor der Tür steht. Das ist soeben passiert mit Scream und seinem wunderhübsch lieblich verspielten Titel Subliminal, den ich hier gerade gespielt habe, aus der Box of Dub, zweite Folge. Ich habe festgestellt, ich treffe ja immer mal Leute, spreche mit denen über Musik, dass viele sich den ersten Teil dieser Dub-Box gekauft haben, weil sie einfach A, Lust auf Dub hatten und B, sich eben auch mal repräsentativ einfach einige gute Dubstep-Tracks anschaffen wollten. Dazu gab es den Compilation über Hit Unite von Burial auf der ersten Folge. Die zweite musste ich mir zweimal anzuhören, um festzustellen, dass sie mindestens gleichwertig ist, obwohl der Übertrack wie Burial auf der ersten Folge hier für mich nicht jetzt direkt auszumachen sind. Es sind wirklich fantastische Tracks, es sind eine Reihe von neuen Namen dabei, wie zum Beispiel Ramadan Man oder Cotti, von denen ich zumindest bisher noch nichts gehört habe. Also absolut empfehlenswert in diesem Zusammenhang auch die Box of Dub, Dubstep and Future Dub, so die Unterzeile, zweite Folge. Kleiner Rückgriff, es gibt, wo wir eben Tesla Rock gehört haben, auch eine große Dubstep-Party vielleicht für Reisende unter euch, die in den nächsten 10, 12 Tagen nach Hamburg kommen. Am 7. Dezember große Dubstep-Party mit eben jenem eben gehörten Tesla Rock auf der MS Stubnitz. Das ist in Hamburg an der Überseebrücke. Da kommen tierisch viele DJs, Tesla Rock, ich will nicht alle aufzählen, Bear Dubs aus Köln, ist Wadada dabei und viele, viele andere. Das nur mal als Hinweis dazu. Und dann möchte ich jetzt zu einem Mann kommen, den ich anfangs der Show hier vorgestellt habe, Lynx. Ich habe Tracks von ihm im DJ-Set des Dortmunder Drum & Bass DJs DJ Dash gehört und bin sofort zu ihm hin und habe gesagt, hör mal, was spielst du da? Das ist ja ein unfassbarer Track. Darauf nannte er mir dann diesen Namen Lynx. Der schreibt sich LYNX und ich habe da ein bisschen recherchiert. Der hat derzeit 3-4 Titel draußen, unter anderem einen, den ich bei Dash gehört habe auf dem 31 Records Label von Doc Scott. Ich habe jetzt mal einen an Land gezogen, der auf dem Marcus Intellex Label Soul R Records erschienen ist. Reverse Engineering ist ein Titel einmal mehr, der auch eine Entleerung betreibt und etwas nach vorne bringt, was man sich ja auch letztendlich wünscht. Nämlich nicht nur die Drums, sondern vor allen Dingen Bass und eine unglaubliche Bassbrillanz. Wir hören Lynx hier mal mit Reverse Engineering, dann kommen die Infos und dann geht's hier natürlich weiter. Bis gleich. 1 live. 4. Eben eine Reihe von Breakbeats. Jetzt für den Moment würde ich gerne mal ein paar Straight Beats spielen. Mir ist eine Platte hier aufgefallen von einem Künstler namens Japak. Die heißt in der A-Seite Coral Garden, aber auch die Flipside, die B-Seite, ist nicht ohne. Mir kommt das vor, als hätte er da so einen Disco-Funk-Basslauf, so einen kurzen Fitzel irgendwie geloopt und für seinen Track rhythmisiert. Finde ich super gemacht. Japak hier mit dem Titel, Rückseite eben Second Chapter, One und Two, also die erste und zweite Folge dieses Kapitels. Das hören wir uns jetzt mal an. Fängt ein bisschen leiser an. Thank you. Bei 1 Live 4. Wir hörten einen Titel von Japak, dann kamen die beiden Will Soul und Tam Cooper mit dem Titel Out There. Dann haben wir, wenn man so will, eine Art klingendes Spiegellabyrinth betreten. Wie geschieht mir? Wo bin ich? Burial kam einmal mehr mit einem Titel aus seinem Album Unto, das ja auch recht soulige Züge trägt, wie Shell of Light verdeutlichen konnte. Wesentlich düsterer, aus meiner Sicht eine Art Pendant in An- und Abführung aus Rumänien zu Burial, ist TRG, den wir hier hören, mit super bassigen Krächzen. Man könnte sich direkt vorstellen, man sei in einem Winterwald, nackte Bäume, die aussehen wie Zombies, Raben, die krächzen, und irgendwo steht Dracula und hüstelt leise, bevor er sich an uns heranpirscht. TRG hier mit Broken Heart. Der Mann kommt aus Bukarest, Rumänien. Thank you. got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Du bist über 1-3-4, ich mache einen ganz kleinen Break. Was wir die letzten Minuten gehört haben, ist klar. Im Grunde Blues. Viele Leute wünschen, ich weiß nicht, ob es viele sind, aber ich kann mir gut vorstellen, einige Leute wünschen den Blues in irgendwelche verruchten Kneipen, vermutlich in denen bärtige Männer stehen, die man altersmäßig nicht ganz genau bestimmen kann, die möglicherweise im 43. Semester sind und da eben Blues hören sollen. Und da soll der Blues bloß bleiben. Aber das will der nicht. Ich finde es unfassbar, was eine unheimlich junge neuseeländische Band namens The Checks, die wir vor den gerade gehörten Fleetwood Mac gehört haben, auf ihrem neuen Album anstellt. Sowas darf man eigentlich im Jahr 2007 nicht spielen, aber sie veröffentlichen es und haben prompt R.E.M. auf ihrer Seite, den britischen NMI, denn die 5 Neuseeländer, die hinter The Checks stecken, sind, was vielleicht nicht dumm ist, nach London gezogen und haben dort auch ihr Debütalbum, aus dem ich eben Musik gespielt habe, veröffentlicht. Das kaleidoskopartig eröffnet das super Referenzen, sicherlich in Richtung der Doors, aber auch in Richtung jüngerer in An- und Abführung Bands, wie zum Beispiel der Black Crowes oder aber meiner alten Lieblingsband Fleetwood Mac, die ich auf meine Art eben auch sehr interessant finde, weil diese Gruppe ja eine unglaubliche Wandlung vollzogen hat, von einer reinen britischen Bluesband hin später zu einer Popband, die ja auch in den USA Riesenerfolg hatte. Das wissen wir alle. Hier haben wir Fleetwood Mac mit einem ganz alten Titel gehört, nämlich ihrer Version von Black Magic Woman. Langsam Klaus und Peter Green noch an der Gitarre, diesem famosen Blues-Gitarristen. The Checks mit dem Titel gehört See Me Peter, möglicherweise eine geheime Botschaft in Richtung Peter Green oder Peter Doherty, ich weiß es nicht genau, aber zumindest Peter Green würde für meine Begriffe Sinn machen. Hunting Whales heißt das Album von The Checks, das ich wirklich hier absolut mal mit dem üblichen Tipp 3 Ausrufezeichen versehen möchte, das jetzt erscheint und aus dem ich eben Musik gespielt habe. Wale jagen, die 5 sind keine fanatischen Waljäger, sondern sie interpretieren das so ein bisschen, haben das so ein bisschen als Metapher genommen, indem sie sagen, Wale zu jagen und letztendlich zu fangen, das geht eigentlich nicht. Du kannst mit einem Wal nicht leben. Und so baut auch das Leben selber dir Hürden auf, die unerreichbar scheinen, aber strebe einfach danach, sie zu erreichen. Tu einfach so, als wäre es in diesem Leben möglich, Wale zu fangen, auch wenn es vielleicht am Ende nicht geht, man hat es immerhin versucht. Tolle Band, The Checks haben wir eben gehört, Fleetwood Mac mit Black Magic Woman jetzt. Und auch dieser Typ hier, ich finde ihn sehr interessant. Ich hätte gerne meine alte Lieblingsband Scott Four im Anschluss an ihn gespielt. Die habe ich jetzt blöderweise zu Hause liegen lassen. Sorry dafür, aber wir werden schon anders weiterkommen. Er heißt Jape, bürgerlich Richie Egan, kommt aus Irland und hat hier einen Song, den auch die Raconteurs auf ihrer letzten Tour schon gecovert haben. Floating nämlich. Ich finde ihn ziemlich gut, so ein Elektro-Kaputt-Blues, so ein bisschen New Orleans-mäßig. Jape hier mit Floating. We'll be right back. show. We'll be right back. Du bist ja bei 1 Live 4, es kann kein Zweifel darüber bestehen. Elektro ist in den letzten Jahren sehr liedhaft geworden, sei es aktuell als Form von New Rave oder auch kurz und bündig Elektropop. Wenn man mal die Geschichte so ein bisschen runtergeht, dann kommt man an dem gerade gespielten Mann im Grunde nicht vorbei, der da echte Pionierarbeit im Grunde geleistet hat. Viele werden sich vielleicht an ihn noch entsinnen, denn insbesondere in den 80er, späten 80ern, 90er Jahren hat er wirklich hochwertige Alben fabriziert. Momus, den wir gerade gehört haben aus seinem 92er Album Voyager, mit dem Titel Spacewalk. Irgendwie gekommen auf Momus bin ich durch einen Mann, den ich nur mit diesem einen Album hier kenne, nämlich George Damour oder Damour, möglicherweise auch Boomtown Medallion, so heißt das Album, aus dem ich eben die New Confrontation gespielt habe. Mit seiner sonoren Stimme, mit diesem dunklen Timbre in seiner Stimme, finde ich den irgendwie sehr außer der Reihe und stark faszinierend. Es ist ein gutes Album, das auch die Regeln des Elektropop Liedes mehrfach auf diesem Album verletzt oder schlicht und einfach ignoriert, am Ende aber trotzdem richtig gut zu hören ist. Ein ganz spannendes Ding ist das. Und dann denkt man mal so ein bisschen nach und zack, denkt man, Mensch, zieh mal eine alte Momus raus, das ist passiert. Zunächst, Mann, kann ich auch nicht viel sagen. Ich habe mal geschaut, ob ich von denen irgendwas habe. Es soll schon 4, 5 Alben von Minus the Bear geben. Ich habe offen gestanden keins gefunden. Minus 5, die amerikanische Band, Minus 8 aus der Schweiz, aber kein Minus the Bear. Die Band wird derzeit insbesondere von Dave Grohl von den Foo Fighters sehr gelobt. Der sagt, fantastischer Gitarrist, sehr guter Sänger, leider ein scheiß Name, aber Dave Grohl sagt, die guten Bandnamen waren wahrscheinlich schon alle weg. Minus the Bear. Einen Titel habe ich hier auf einer Compilation gefunden, der heißt Nights, und den würde ich in diesem Zusammenhang auch einfach mal gerne spielen. I know it. Ganz kurz zwischendurch, bevor wir gleich in die Infos gehen, dann geht es ja hier auch weiter bis bei 1 Live 4. Das hier ist Musik aus dem aktuellen Bunny Lake Album aus Wien, She's on the Run. Sehr gerne habe ich auch zuletzt das Electronic Beat Bitch Album von Ned Mika, der Disco-Punk-Queen mit Elchgeweih aus Essen, gespielt. Da gibt es jetzt eine Fortsetzung, nämlich Kopf-Sprudelbad. Das ist ein Remix-Album plus neue Tracks. Und live ist Ned Mika auch zu sehen im Dezember in Köln und in Essen. Jetzt sage ich es auch ganz schnell. Blue Shell Köln, 6. Dezember. Essen Katakomben, 15. Dezember. Ich sag bis gleich, hier ist Ned Mika. Deine Freundin sein. Bitte sag heute Nacht nicht nein. Ich möchte deine Freundin sein. Im Schnee bin ich nicht gern allein. Ich möchte deine Freundin sein. Möchte deine Freundin sein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I wanna be your girlfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna do all I can. I wanna be your girlfriend. I wanna be your boyfriend. Don't talk to me, I understand. Don't touch me or die. I wanna be your girlfriend. Wanna be your girlfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna be your girlfriend. Zuletzt auf ein Plattenlabel gestoßen, das mir bisher mit seinen Veröffentlichungen nicht bekannt war. Dieses Label kommt meines Wissens aus Island, heißt, ich spreche es einfach mal so deutsch aus, 12 Tonar, und veröffentlicht größtenteils Musik, die entweder als sehr sphärischer Pop daherkommt, und zwar so, dass man tatsächlich Island mitsamt seiner bizarren, wunderschönen Landschaft da auch direkt assoziieren könnte, teilweise als sehr abstrakte elektronische Wolken sich Bahn bricht in Richtung des Surfs. Ich habe ja ein paar Platten, die ich allesamt sehr schön finde. Eine zum Beispiel von einem Artist namens Biggie. Das Album heißt ID, also ID. Der Hauptprotagonist ist Birgir Örn Steinarsson. Er wird aber auf sehr vielen Titeln unterstützt von einem gewissen Tim Simonen, der mir und vielen anderen vielleicht auch noch als Bomb the Bass in Erinnerung ist. Von Biggie möchte ich hier mal den Titel Perfect Sunday spielen. Blissfulness, so perfect. and I wish we could just stay right here. And I love the way you move the day. Du bist hier bei 1Live4. Ich will, bevor der nächste Track hier richtig ins Rollen kommt, ganz kurz erzählen, was ich hier in den letzten Minuten gespielt habe. Das war zunächst nach Biggie aus Island, der israelische Artist Shlomi Aber, der wirklich ein ganz entzückendes Album veröffentlicht hat. Das heißt State of No One, mit sehr stimmungsvollen Tracks, aber auch solchen, die mit mildem Groove und Vocals daherkommen und schon so ein Club-Techno-Feeling verbreiten können. Nach Shlomi Aber und seinem State of No One-Album habe ich Jacek Sinkiewicz gespielt mit einer neuen Aufnahme von ihm, Living in Oblivion, die er ganz sicher nicht in Afrika aufgenommen hat, obwohl man es vielleicht hätte annehmen können. Ich erwähne das, weil im Gegensatz zu dem alten Schlagzeuger-Denkmal Steve Reed, den wir danach gehört haben, der ja im Senegal gewesen ist, sich in Dakar mit einigen Musikern zusammengetan hat, um seine Afrika-Experience, wenn man so will, einzuspielen. Daxar, so heißt das Album der Schlagzeug-Ikone Steve Reed und seinem Ensemble, die wir gerade gehört haben. Das Ganze übrigens auf dem britischen Label Domino erschienen. Da weiß man mal, was die von Domino mit dem Geld so anstellen, was sie mit den Arctic Monkeys und Franz Ferdinand verdienen. Hier im Hintergrund, das ist Benjamin Brunn mit dem Titel Raymond. Thank you. Wenige Sekunden vor Ende dieses Titels melde ich mich hier einfach mal. Benjamin Brunn. Ich weiß ganz sicher, dass ich Benjamin Brunn hier schon mehrfach gespielt habe. Er ist 30 Jahre alt in einem kleinen ostdeutschen Dorf oder Kleinstadt, Mittau heißt sie, glaube ich. Mittweida. Da ist er geboren, lebt und arbeitet heute in Hamburg, hat zwei Alben meines Wissens schon veröffentlicht, zuletzt aber auch eine Albumzusammenarbeit mit Move D. Ich sage das alles, weil er der aktuellen Platte, die ich hier gerade gespielt habe, einer Maxi, einen Text beigelegt hat, in dem er schreibt, diese Platte sei gewidmet Paul und Raymond, deren Energie, deren Lebensmut und Lebensenergie mich 6 Monate lang begleitet hat. Und von dieser Energie habe ich eben profitiert und deshalb ist die Paul und Raymond gewidmet. Jetzt habe ich versucht herauszubekommen, wer denn jener Paul und Raymond ist. Sind es vielleicht Musiker, Produzenten, mit denen er gearbeitet hat? Ich wollte das irgendwie wissen, um das hier nicht schamhaft verschweigen zu müssen. Aber ich habe nichts, keinerlei Hinweise in der Sache gefunden und habe dann am Ende ratlos auf dieses wunderschöne Cover der Platte geblickt. Und da sieht man einen Aschenplatz, einen Bolzplatz, ausschnitthaft fotografiert mit einer Kreidelinie und zwei Jungens, 10 bis 12 Jahre etwa. Das Foto ist nicht ganz präzise, die darauf kicken. Ich nehme an, es ist in Afrika möglicherweise, aber auch in Südamerika aufgenommen worden. Und dann kam mir am Ende die Idee, Paul und Raymond, das müssen wohl diese beiden Fußballspieler sein, die vermutlich tagtäglich sich da auf dem Bolzplatz einfinden, um ihre Technik, Schusskraft und was man noch so braucht, um mindestens so berühmt wie Pelé zu werden, zu trainieren. Finde ich super, ist ein ganz tolles Cover. Ich gucke mir gern so Bolzplätze an. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was mir persönlich bestenfalls noch fehlt, sind so alte Pappeln im Hintergrund. Aber das sind dann mehr die westfälischen Bolzplätze natürlich. Gut, Benjamin Brunn, wir haben jetzt Raymond gehört, aber auch der andere Titel Paul ist wunderbar und hat so einen lebensfrohen, leichten Swing auch. Zumindest diese Nummer hier, die mir ausgezeichnet gefällt. Ich möchte weitermachen mit Scuba. Hinter Scuba steckt Peter Rose, der als solcher auch Kopf des Dubstep-Labels Hot Flush ist. Ich finde die Aufnahme, die jetzt kommt, finde ich insofern bemerkenswert, als sie auch nicht so fürchterlich zielgerichtet ist. Sie driftet so wunderschön. Irgendwo hier im Intro wird eine Frage gestellt, sinngemäß, was sollen wir tun? Und eine Stimme sagt, let's try some new stuff. Lass uns einfach mal was Neues versuchen. Das ist einer meiner derzeitigen Dubstep-Highlights, der jetzt kommt. Scuba, die Maxi heißt Outmost. Ich habe sie leider als sogenanntes Weißmuster. Spiele hier die B-Seite, kann also im Moment nicht ganz exakt sagen, wie die nun heißt, denn Outmost ist fraglos die A-Seite. Hier ist Scuba. Can I ask what you were doing? Just trying some new stuff. Like what? It's kind of hard to explain. Why, you want to hear something? Thank you. Digital truth to the apparent. I find local meat time, mean as it had in mind. It's about time. Fingerprints on timelines based on the motion of the sun. I work the hour angle of the vernal equinoxes. One individual human persisting through time. Time being a universal spell. Time healing, time leading to the proper moment. Promising good times when times are hard, like the good old days. Times are hard like the good old days. In search for the gatekeeper to the universal time lock, controlling tempo and rhythm for a span or a duration or term. Shifting pace in the face of man. I mark time with the static state of readiness, 'cause it's about time. About time. Framing time like images of the past cast shadows on the non-spatial continuum. In no time do we find it to enslave it with time-tested methods and forms of clockworks. Then, time and again, find ourselves captured in intervals between two related phenomena. Cause and effect. Cause and effect. Cause. Four space and time coordinates with the four elements and seasons, loading patterns and fractals in my book of faith. Living on borrowed time, uncertain and uncontrollably running from the inevitable. I pass time with my peers and share the idea that time made me. Über 1 Live 4, das sind die Home Wreckers. Mehr zu ihnen gleich. Spielen noch einen Titel von Gerald the Damager. Plans are made destined to change the course of history. In 1441, two Portuguese captains pick up 12 Africans, brought them to Cabo Branco, Portugal as slaves. This is the beginning of the slave trade. They were so successful that just 4 years after, a tax collector from Lagos set up trade with Africa. This was in about 1444. Don't go nowhere, cause it's a whole lot more. In 1452, the first time sugar's planted on an isle in Portugal. That same year, Pope Nicholas V proclaims that if you're not a Christian, your ass could be put in chains. For years, the Portuguese monopolized the slave game. They were so large, they set up shop in Seville, Spain. Now in 1476, despite papal opposition, the Spanish got down with the ship. It was a captain named Carlos de Valera. He brought back 400 men from Africa. 1481, Diogo da Azambuja builds the castle at Almina. That's modern-day Ghana. Not only was it one of the day's busiest ports, it was also one of slavery's most notorious forts. 1483, the discovery of the Congo River. A gold mine if your goal was enslaving niggas. 1492, Columbus sails the ocean blue. Yeah, all right, Laura, once again. First you hock the jewels, you give me the money and I buy the ships. Then I discover the new world, you dump the king and I'll send for you. You say you'll send for me, darling, but will. Oh, look, we've been all through this before. I know, but really, you're such a dreamer. You'll go out there and you'll sail right off the edge of the world. After months and months at sea, death and all type of drama, Chris lands on San Salvador, modern day Bahamas. 1493, on Columbus' second voyage, he starts the transatlantic trade, enslaving the Taino village. He bought it from Hispaniola, that's the DR, to Spain. It gets even more insane. 1499, Vespucci and Ojeda take natives from South America this time. When Columbus did it, there were legal issues in the past. This time they had no problem selling a native ass. 1500, it starts to get real ill. Pedro Cabral sets foot on Brazil. 1502, a guy named Juan Cordoba is the first merchant on record to send Africans over. He was only allowed one by Spanish authorities, but other dirty merchants sent two or three. 1509, Columbus' son, Diego Colón, governor of the empire at that time, said the native slaves were lazy and they worked too slow. 1510, 50 black slaves are shipped to Santo Domingo. 1513, Ponce de Leon, the first European to touch American soil. He landed on the coast, modern-day Florida, as is known to most. 1516, on a ship, a huge native slave rebellion. They killed the crew and sailed back home. 1519, here comes Magellan. 1521, Cortes slaughters the Aztecs. 1522, slaves in Española break their master's necks. 1526, the German put slaves on ships. 1532, Pizarro kills the Incas and shit. 1562, the English get into the mix. John Hawkins brought back blacks, potatoes, and tobacco from his trips. 1579, the United Provinces is formed, and the trading machine of the Dutch is born. Now I could go on and on and on and on, but for practical reasons, it'll take too long. To all my brothers claiming that they Hispanic and Latino, you are African, Aztec, Incan, and Taino. Now that I showed you how these nations gained their wealth, I hope I piqued your interest, so check it out for yourself. Super Nummer, Hip-Hop in a bluesy Style, selten genug. Die Geschichte der Sklaverei in 4 Minuten und etwas mehr als 20 Sekunden erzählt. Sehr cool, sehr relaxed. Vom Altmeister Jerry the Damager nachzuhören auf seinem jetzt erschienenen neuen Album Still Rising. Ganze Geschichte beginnt im Jahr 1441 mit zwei portugiesischen Kapitänen, die insgesamt 12 Sklaven ergreifen lassen in Afrika und sie mit nach Portugal nehmen. Und von diesem Punkt aus spinnt er seine Berichterstattung dann weiter. Joe the Damager. Davor der Titel, der, da habe ich nicht irgendwie dämlich rumgepitcht oder so, der war wirklich so down, wie er gekommen ist. Er stammt von den Homewreckers, ein dreiköpfiges Produzententeam, das ich nicht genau verorten kann. Ich glaube aber, sie kommen so aus dem Raum Ruhrgebiet Düsseldorf. It's About Time ist ein Track, den wir eben gehört haben, der neben den Homewreckers den amerikanischen MC Kamo featured, der meines Wissens aus Chicago kommt. Eine super Kollaboration ist das geworden. Auf dem Vinyl bei Unique Records vom Henry Storch erschienen, gibt's 5 oder 6 Versionen, allesamt sehr gut brauchbar. Homewreckers mit It's About Time. Die drei sind mit dem eben gehörten Stück nicht nur auf Vinyl jetzt zu bekommen, sondern auch auf einer Compilation, mit der ich die heutige Sendung beschließen möchte. Sie heißt Songs aus der Goldkante, Untertitel Heart of Gold. Und die Goldkante, die hier gemeint ist, das ist ein Club, eine Lounge-Bar in Bochum in der Herner Straße. Wer also mal Lust hat, von Bochum aus nach Herne zu fahren oder zu gehen, um vielleicht die Westfalia spielen zu sehen, der würde an der Herner Straße automatisch dann auch an der Goldkante vorbeikommen. Cooler Club, die Leute gehen da rein, trinken ihr Bier, haben in der Vergangenheit aber nicht nur das getan und nicht nur vor sich hingestiert, sondern sind auch ins Gespräch gekommen. Und der eine und der andere haben voneinander gelernt und entdeckt, dass sie selber auch Musik machen, produzieren. Und so entstand die Idee, dass die Gäste eines Clubs, einer Loungebar, mit ihren musikalischen Beiträgen eine Compilation zusammenstellen. Das ist passiert. Meines Wissens gibt es diese Compilation auf der Website der Goldkante oder über die Website zu beziehen oder aber im Bochumer Plattenladen Discover. Da habe ich sie mir glücklicherweise besorgen können. Zu den Leuten, die in der Goldkante auch hin und wieder ein- und ausgehen, zählen Ingo Sänger auch und Herb LF, die auf dem Goldkanten-Sampler mit dem Lovers Club vertreten sind. Mit diesem Track möchte ich mich herausschleichen, bedanke mich bei dir und euch fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Vier, alles Liebe, alles Gute, Gesundheit und ich freue mich natürlich, wenn wir uns möglicherweise am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Bis dahin, ciao.